WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, jetzt aber willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt: Diese Nacht vergesse ich nie. Ich möchte sehr gerne mit euch über sehr ungewöhnliche Nächte sprechen, die ihr schon erlebt habt. Extreme Nächte, in denen vielleicht auch etwas Krasses passiert ist. Krasser Sex, vielleicht heftige Gewalt, vielleicht habt ihr große Angst gehabt, vielleicht gab es einen schlimmen Unfall, vielleicht habt ihr auch etwas Gruseliges in einer Nacht erlebt oder vielleicht hat eine Nacht sogar euer Leben komplett verändert, im positiven wie im negativen Sinne. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Bettina. Bettina ist 52. Guten Morgen, Bettina. Guten Morgen. Bettina, zum Thema: Diese Nacht vergesse ich nie. Welche Nacht vergisst du nie? Das war eine Nacht Ende Oktober 1990. Da bin ich spät abends nach Hause von der Arbeit gekommen. Ja. Und wurde von einem Menschen überfallen, den ich vorher nie gesehen hatte. Ich kannte ihn nicht, hinterher auch nie. Du wurdest überfallen von diesem Menschen? Ich wurde überfallen, indem er mir auf die Schulter tippte. Das war so gegen 10 Uhr, schätze ich. Und er tippte mir auf die Schulter, fragte, wo Familie sowieso wohnt. Und ich hatte in der Sekunde eine Pistole an der linken Schläfe. Das war auf der Straße? Nein, das war bei mir im Haus, also wo ich nach Hause kam. Ach, im Haus drin? Im Hausflur, ja. Wie viele Leute wohnten in dem Haus? Das war ein Hochhaus, sechsstöckig, ich würde mal sagen, wohnten 30 Leute ungefähr. Das ist eine grauenhafte Situation. Du, ja. Du fühlst, ja. Du siehst die Pistole. Ja, ja. Genau. Und hatte so einen hektischen Typen neben mir stehen, in Camouflage-Klamotten. Dunkle Wollmütze auf und völlig, der wechselte in seinen Stimmungen zwischen völlig hektisch gewalttätig bis lieb und nett und wieder hektisch gewalttätig. Und du konntest dem ins Gesicht sehen, der war nicht maskiert? Ja, nein, er war nicht maskiert. Nein. Was wollte und ich der? Bin dann, heute würde man sagen, es war ein typischer Stalker, damals gab es den Ausdruck noch nicht. Er sagte also, wenn du jetzt schreist, bringe ich dich um. Habe ich auch geglaubt. Ich war damals 29, war natürlich völlig anders drauf als heute. Aber ich glaube, ich würde heute auch wieder mitgehen, wenn ich eine Pistole am Kopf habe, würde ich nicht versuchen, irgendwas zu machen, denke ich mal, weil so ein Ding sehr schnell losgehen kann. Ja, er hat mich dann mitgenommen in sein Auto. Es war ein dunkles Auto. Ach, aus dem Haus raus. Ja, hat mich ins Auto gesetzt und es war also die Stadt war Hilden, also ist jetzt keine so eine super große Stadt. Und ist mit mir dann da sind so Stadtwälder in den Hildener Stadtwald, hatte die Pistole in der Hand, mit der er gelenkt hat. Und sagten dann andere, du hättest ja rausspringen können. Also sag ich, Leute, in der Situation springst du nicht raus. Die Pistole ist also, die kann sehr schnell losgehen. Ja, klar. Außerdem standst du ja Angst. Unter Schock. Ich war völlig starr vor Angst und ich habe aber Gott sei Dank das Glück, in schwierigen Situationen behalte ich zum Glück bis heute immer die Ruhe. Also ich werde dann nicht irgendwie panisch oder hektisch. Was ist denn dann weiter passiert? Ja, er ist mit mir in den Hildener Stadtwald und fing dann an zu reden. Er hätte mich seit 6 Monaten beobachtet und findet mich so toll und hat sich gerade von seiner Freundin getrennt und würde mich gern kennenlernen und das ging, also die ganze Sache ging über 4 bis 5 Stunden. Aber du hattest diesen Mann vorher noch nie gesehen? Ich habe den noch nie gesehen. Ach. Ich habe auch nicht gemerkt, dass mich jemand beobachtet hat. Und dann hat er 4, 5 Stunden auf dich eingeredet, im Stadtpark. Im Stadtwald saß dann, erzählte dann von seiner Beziehung und ich weiß es auch nicht mehr alles, weil das so lange her ist. Ich kann mich immer nur so an ganz bestimmte Sachen erinnern. Dann fing er an, mich anzugrapschen, also fing an, die Bluse aufzureißen. Ich weiß auch heute noch genau, was ich anhatte, das ist das Lustige. Alles passierte im Auto? Im Auto, ja. Ich saß die ganze Zeit im Auto. Ja, und dann dachte ich, okay, hurra, das war dein Leben. Und ich habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen, weil ich habe ja gemerkt, er wollte mich kennenlernen. Und ich dachte mir, gut, wenn er dich jetzt vergewaltigt, der bringt dich um, weil bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn du jetzt weitermachst und du vergewaltigst mich, bleibt dir nur die Chance, mich umzubringen. Ich sag, wenn du mich wieder nach Hause bringst, gebe ich dir meine Telefonnummer, dann können wir uns kennenlernen. Und der hat mir das wirklich geglaubt. Der hat mich nach Hause gebracht. Gott, da hast du aber Nerven bewiesen. Ja. Das war clever und sehr cool. Ja, das, aber hinterher war ich da nicht mehr cool. Also ich bin dann wirklich, ich kam nach Hause. Ich lebte zu der Zeit noch mit meinem Freund zusammen. Wir waren aber in der Trennung. Mhm. Also wir haben uns freundschaftlich nach fast 12 Jahren getrennt. Also der hat dich dann sang- und klanglos nach Hause gebracht und aussteigen lassen? Hat mich aussteigen lassen, hat mir aber gesagt, wenn du mich anzeigst, bringe ich dich um. Mhm. So, jetzt warst du nach wie vor im Schock natürlich und gehst nach oben in deine Wohnung. Was passierte dann? Ich bin nach oben, da war dann also praktisch der Mann, mit dem ich noch zusammenlebte. Mhm. Und der war völlig aufgelöst. Der sagte, hör mal, wo bleibst du denn? Der war zwar gewohnt, dass ich spät nach Hause komme, weil ich hatte zu der Zeit bei einem Makler gearbeitet und hatte auch spät abends oft Häuserbesichtigungen gemacht. Mhm. Und dann habe ich ihm das erzählt. Dann hat er die Polizei angerufen. Wolltest du das? Ja, ich wollte die Polizei anrufen, aber nach dem, was mir da gesagt wurde oder uns gesagt wurde, habe ich keine Anzeige gemacht. Weil man sagte mir, war in der naiven Vorstellung, man würde den suchen und sofort natürlich inhaftieren. Mhm. Das ist aber eine sehr naive Vorstellung. Das hat man natürlich nicht gemacht. Genau, das macht man nicht. Man hat mir auch gesagt, wir können ihre Freundin, hatte ihm gesagt, nicht schützen, aber im Interesse der anderen Frauen soll sie diesen Mensch anzeigen. Mhm. Und da habe ich gesagt, da ist mir das Interesse der anderen Frauen jetzt aber gerade mal ganz egal, weil ich wusste, wo ich 2 Monate später hinziehe. Also ich bin da weggezogen. Mhm. Mein Ex-Lebensgefährte, wir wohnen ja noch zusammen, wusste auch, dass er wegzieht. Er ist nach Stuttgart gezogen. Ich Das heißt im Klartext, du hast ihn nicht angezeigt. Ich habe ihn nicht angezeigt. Was ist dann weiter daraus geworden? Hat er dich weiter behelligt? Ja, und das kommt, wieso das jetzt mein Leben verändert hat. Also ich habe alles verdrängt. Ich habe eine Geheimtelefonnummer beantragt, habe meinen Job gekündigt und der hat mich nicht mehr gefunden, weil der wusste ja auch meinen Nachnamen nicht. Und ich wusste nicht, wer das war. Ich habe den nie mehr gesehen, bis zu einem Tag im Sommer 2011. Da hatte ich in meiner Wohnung einen Wasser- und Schimmelschaden. Die Hausverwaltung hat Handwerker bestellt und dann kam ein Handwerker rein und ich wusste, ich kenne den. Nein, ich wusste nicht, wo ich... Ja, doch. Ich wusste nicht, wo ich ihn hinpacken sollte, weil ich 2008 einen Schlaganfall hatte. Und ich wusste immer, ich kenne Leute, wusste aber nicht genau, wo ich sie hinpacken sollte. Er war es, ja. Nach 11 Jahren? Nee, nach 2011, das war über 20 Jahre her. 20 Jahre, 21 Jahre, nicht 11 Jahre, 21 Jahre, genau, was rechne ich? Ja. Nach 21 Jahren spült das Schicksal diesen Täter wieder zu dir hin. Das ist ja unfassbar. Hat er dich sofort erkannt? Der hat mich sofort erkannt. Ich habe das gar nicht registriert, wieso der so komisch reagiert hat, weil der ging 2 Schritte zurück, als er mir gegenüberstand. Wie ist die Sache dann weitergegangen? Guck dir so erschrocken. Ich habe ihm dann gesagt, wir kennen mich mit meiner blöden, naiven Freundlichkeit. Frag noch, ach, wir kennen uns doch irgendwo aus Hilden. Und er so, nein, ich wohne da nicht. Und dann dachte ich, na gut, musst du dich vertun. Dann war ich unzufrieden mit seiner Arbeit, habe ihn kritisiert. Und daraufhin, als vorher fingen auch so Spielchen an, ich kenne sie ja schon länger, sie sind ja eine besonders schöne Frau und dieses übliche Blabla. Und ich dachte, Mensch, Typ, mach doch einfach nur deine Arbeit, ich möchte wieder in meine Wohnung. Mhm. Und dann fingen so komische, ich sag immer Kindergartenspielchen an, weil ich mit seiner Arbeit nicht ganz zufrieden war, fing er dann an, mir Sachen aus der Wohnung zu entwenden. Dann muss ich der Hausverwaltung schreiben, die Sachen kommen bitte wieder zurück, sonst gibt's eine Diebstahlanzeige. Wie ist das eskaliert? Also, dann hat er mir Sachen wieder zurückgebracht und dann hat er so eine Bewegung gemacht, hat sich so geduckt, wie er mich damals ins Auto gesetzt hat. Die gleiche Bewegung. Und dann wusste ich, klick, das ist der Typ. Ach so, da erst? Da wusste ich, nachdem ich den ein paar Mal gesehen habe. Ich wusste immer, ich kenne den irgendwoher. Verstehe. Und dann war ich mit einem Freund bei mir in der Wohnung, als ich den erkannt habe. Und er sagte, das stimmt, den kenne ich aus Hilden, der hat früher in deiner Nähe gewohnt. So, und was ist jetzt aus dieser erneuten Geschichte geworden? Also die erneute Geschichte ist, ich habe ein ganz schweres Trauma, krieg Panikattacken, träume also seit 2011 jede Nacht davon. Ich soll auch in der Traumatherapie, nur ich finde leider keinen Therapeuten. Hat er dich denn irgendwann nochmal belästigt? Der hat mir gesagt, als ich unzufrieden mit seiner Arbeit war, da war er am Telefon, hat er gesagt, ja, wir können uns ja auch mal nachts begegnen. Und dann habe ich ihn zufällig nochmal im Auto gesehen. Da hat er diese Handbewegung, wie als hätte man eine Pistole am Kopf gemacht. Aber das war's. Seitdem hast du nicht zugehört. Das war's. Hier ist mal, ich bin auch da ausgezogen. Ich habe jetzt eine andere Wohnung mit großem Garten. Hier ist mal jemand ums Haus gegangen. Ich weiß nicht, ob er es war, keine Ahnung. Ich habe aber mal mit, als ich auf Psychologensuche war und noch bin, muss man ja immer die Geschichte erzählen und die sagten, so wie der sich verhalten hat, müssen sie aufpassen. Wenn der nochmal irgendwie eine schlechte Zeit hat, der wird... Das ist ja unglaublich. Diese erste Geschichte ist schon schrecklich, dass sich ein wildfremder Mann bedroht und dann vergehen 21 Jahre und dann kommt er als Handwerker in deine Wohnung. Das war so ein Zufall, gibt's gar nicht. Würde man in einem Film, würde man sagen, ach so, Quatsch, sowas gibt es ja gar nicht. Sowas gibt es im Prinzip gar nicht. Das heißt, dieser Mann ist dafür verantwortlich, diese eine Nacht von damals, dass du dein Leben radikal verändert hast, dass du umgezogen bist, Arbeit verloren hast und all die ganze gekündigt hast und so weiter. Genau, und jetzt, ich kann heute nicht mehr durch Treppenhäuser gehen. Also ich muss, wenn ich wo wohne, immer wo wohnen, wo ich so rein kann, ohne durch ein Treppenhaus zu gehen. Ich kriege Panikattacken in Tunneln oder wenn ich irgendwo reingehe, wo es eng ist. Ich kann ganz schlecht unter Leute gehen. Ich habe keine Angst, mit meinem Hund nachts irgendwo durch den Wald zu gehen. Aber ich habe Angst, wenn ich jetzt nach Düsseldorf reinfahre und es wird eng und viele Leute sind da muss ich raus. Da fange ich an zu schwitzen, da muss ich wegrennen. Also du hast gerade gesagt, dass es Schwierigkeiten für dich gibt, eine entsprechende Therapie zu bekommen. Ja, sehr große Schwierigkeiten. Aber mir ist völlig klar, dass du da dringend Hilfe brauchst. Ja. Sowohl von psychologischer Seite, aber irgendwie vielleicht auch noch von anderer Seite, damit du diese Angst los wirst, die ja sogar real begründet ist irgendwie. Also ich muss auch sagen, ich habe mal beim Weißen Ring angerufen und da hat man mir nur gesagt, sie müssen den anzeigen, sonst können wir ihnen nicht helfen und sie kriegen dann auch finanzielle Entschädigungen. Da habe ich gesagt, mir ist das Finanzielle doch ganz egal. Ich möchte nur wieder ruhig leben. Und ich hatte auch bei der Polizei angerufen und die sagten auch, zeigen Sie ihn an. Ach nee, aber nach 20 Jahren ist das ja längst verjährt. Ja. Ich habe ja auch keine Rachegedanken an den. Du willst einfach nur deine Ruhe haben. Ich will meine Ruhe haben und ich will normal weiterleben können. Bettina, wir werden dich jetzt nochmal anrufen. Wegen der Therapiegeschichte, vielleicht können wir dir doch noch helfen oder dir vielleicht einen Hinweis geben, wie man das etwas schneller machen kann nach dieser doch sehr schlimmen Geschichte. Ja. Danke für deinen Anruf. Danke, dass du es uns erzählt hast und ich hoffe, dass wir dir ein klein wenig weiterhelfen können. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Tschüss, Bettina. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht. Diese Nacht vergesse ich nie. Gibt es in eurem Leben eine besondere Nacht, von der ihr sagt, diese Nacht war so einschneidend im positiven oder im negativen Sinne, die geht mir mein ganzes Leben lang nach? Bettina hat das ja gerade schon beschrieben und da war es ja auch sehr nachvollziehbar, dass das so war. 0800 220 50 50, hier ist Franz. Franz ist 50. Guten Morgen, Franz. Hallo Domian, grüße dich. Hallo Franz. Erstmal ein Riesenkompliment an dein Team im Hintergrund. Dankeschön, das freut mich. Gib's gerne weiter. So, und diese Nacht, die ich nie vergesse, ist der 12. auf den 13. Februar 1983, also genau 30 Jahre her. Ja. Ich war an dem Samstag, es war Karneval gewesen, ich bin im Karnevalsverein in Köln, die hießen früher Negerköpfe vom Eichelstein. Wir hatten Baströcke und so Bassstulpen an und so einen riesen Federhut. Wir sind im Roten Montag so mitgegangen und. Nach den 6-7 Auftritten an dem Tag sind wir dann abends mit einem Freund noch in eine Kneipe am Eichelstein gegangen, um noch ein Abschlussbier zu trinken. Und ist ein bisschen länger geworden, dann haben wir jemanden kennengelernt, das war ein OP-Pfleger aus Sylt. Und der wollte auch geschminkt werden, erste Mal Karneval, ach super, klasse. Und dann haben wir ihn geschminkt, dann haben wir eine Runde nach der anderen, er gab eine Runde aus, ich gab eine Runde aus. Und dann stand ich an der Theke, hab eine Runde bestellt, es waren ungefähr so 40 Leute in der Kneipe gewesen. Und er hat seine Zigaretten immer mit Streichhölzern angemacht und hat diese Streichhölzer mit zwei Fingern, Zeigefinger und Daumen, immer so weggeschnitzt. Und als ich an der Theke gestanden habe, hat er das ebenfalls gemacht, was nachher die Zeugen dann gesagt haben. Und ich merkte dann auf einmal, wie auf meiner linken Seite eine kleine Flamme am Rock ist. An deinem Bastrock? Ja, richtig. Normalerweise ziehe ich den immer aus, aber ich habe an dem Tag meinen Reißverschluss an der Kopfhose kaputt gehabt, deswegen habe ich ihn angelassen. Das heißt, so ein Bastrock ist knochentrocken? Ja, gut, aber die sind alle imprägniert. Ach so. Das ist extra imprägniert, also die sind extra dafür da. Und auf jeden Fall kam dann die Flamme. Und eine halbe Sekunde oder Sekunde später war sie schon auf der anderen Seite, auf der rechten Seite. Und nochmal eine Sekunde später war sie dann ungefähr so 2,50 Meter hoch. Und du standst in Flammen? Ich stand in Flammen. Nur du? Nur ich, nur ich. Weil der mit den Dingern geschnippt hatte? Ja, ich habe mich dann gewälzt und ein paar Mal um meine eigene Achse gedreht. Ich habe dann auch gehört, wie die Leute von mir weggerannt sind und geschrien haben. Habe mich dann auf den Boden geschmissen, habe mich da nochmal gewälzt, ungefähr so 20 Sekunden. Und der Wirt hat dann, war ein guter Bekannter, hat dann über die Theke mit einem, mit so einem Plastikbottich hat dann Wasser rübergeschüttet, um mich zu löschen. Mhm. Und das gelang dann auch so nach 20, 22 Sekunden. Ich bin dann selber aufgestanden, bin nach hinten reingegangen und die haben mir erstmal die Kleider vom Leib genommen, weil ich da hatte. Ich war ganz normal gewesen. Dann hörte ich, ah, Krankenwagen, Notarzt sofort anrufen. Habe ich direkt gesagt, nee, braucht kein Notarzt, das ist alles in Ordnung. Mhm. Ich saß in Unterhose. Ich sag, gib mir erstmal eine Cola, die habe ich dann in einem Zug runtergezogen. Mhm. Der Krankenwagen kam, Notarzt kam, können Sie alleine laufen? Ja, natürlich. Und dann bin ich dann in Unterhose in den Krankenwagen reinmarschiert, habe mich da hingelegt und so nach 3 Minuten war auch schon Kripo da und Polizei da und die fragen dann, wer das gewesen wäre. Und dann habe ich nur gesagt, einer in Jeansanzug. Mhm. Und dann fing es bei mir an zu zittern und immer mehr und dann kamen auch langsam die Schmerzen und ich bin dann ins Koma gefallen. Mhm. Bin dann 3 Monate später aufgewacht. 3 Monate später? Ja. Wie kam das, dass du so lange im Koma gelegen hast? Ja, durch die ich habe 63% Verbrennungen erlitten. Die hast du aber direkt danach gar nicht gemerkt, dass du so verbrannt warst. Nein, du machst dann 7 Schockphasen durch und in diesen Schockphasen merkst du gar nichts. Du hast 63% deiner Haut ist verbrannt gewesen. Ja, 63%. Konnte man das sehen? Ja, wahrscheinlich schon. Ja gut, zu der Zeit war noch alles rot und die Haut war geschält gewesen. Mhm. Das kommt erst später, weil die Verbrennungen, das sind so diese inneren Verletzungen. Ja, verstehe. Weil ja. Leber arbeitet nicht mehr, Nieren arbeitet nicht mehr, die Haut kann nicht mehr atmen. Das heißt, die Haut erstickt sozusagen. Du erstickst innerlich. Ja. Und in der heutigen Zeit mit 63% Verbrennungen werden 80% oder 85% sterben. Mhm. Zur damaligen Zeit Gott sei Dank nicht. Ich bin dann im Krankenwagen, wie gesagt, ins Koma gefallen, bin in die Uniklinik gekommen. Die haben gesagt, 10% Überlebenschance, hier hat er keine Chance. Mhm. Nächste Klinik. Nächste Klinik war Duisburg, aber in Duisburg war kein Bett frei. Dann wurde in Duisburg dem es besser ging, wurde dann von Duisburg nach Ludwigshafen geflogen und ich wurde dann von Köln in das freie Bett nach Duisburg geflogen, in die BG da. Das war eine Verbrennungsabteilung. Hast du gerade gesagt, heute würden die Leute eher sterben als damals? Ja. Wie ist das möglich? Eigentlich ist es doch umgekehrt. Nein, ich beobachte das immer wieder. Der Professor, der hat damals schon zu mir gesagt, das ist überhaupt ein Wunder, dass ich überlebt habe. Mhm. Das ist ein absolutes Wunder gewesen. Mhm. Das ging aber auch nur darum, dass ich 20 Jahre alt gewesen bin. Wäre ich 30 gewesen, wäre ich gestorben. Wäre ich 12 oder 13 gewesen, wäre ich auch gestorben. Also weil du gerade in einem sehr widerstandsfähigen Alter warst. Genau, also mein Herz hat von alleine weitergemacht. 3 Monate Koma, schwerste Verbrennungen. Ja. Wie fühlt man sich, wenn man dann aufwacht? Als ich aufgewacht bin, standen zig Gesichter vor mir, vermummt mit Haube und Mundschutz. Und ich wusste ja nicht, was wäre das gewesen. Meine Hände waren aufgehangen, jeder einzelne Finger. Meine Füße waren aufgehangen. Mhm. Und dann frug man mich, ob ich wüsste, was passiert wäre, wie alt ich wäre und ob ich sehen könnte und. Mhm. Ja gut, ich kann mich an alles erinnern. Ich kann mich heute noch an alles erinnern. Und du konntest auch sehen? Also die Augen, ich konnte sehen, Augen waren nicht alles, geschädigt? Mhm. Ja, natürlich. Nur ich hatte keine Haare mehr. Ich war 5-mal so dick aufgebläht von dem Wasser. Mhm. Meine Mutter, die wurde in der Nacht, direkt in der ersten Nacht informiert mit meiner Schwester. Und da kam die Krippe und sagte, wenn Sie Ihren Sohn nochmal lebend sehen wollen, dann fahren Sie jetzt direkt nach Duisburg, weil der wird nicht überleben. Gott, wie schrecklich. Weil es ist Gott, wie schrecklich. Gab keine Überlebenschance nochmal. Jetzt 3 Monate Koma, dann schwerst verletzt, auch aufgewacht. Wie lange hast du dann noch in der Klinik gelegen? Dann, nach den 3 Monaten, habe ich natürlich dieses Morphium bekommen. Ich habe Mäuse an der Wand gesehen und. Das war also ganz schlimm gewesen. Und ich wollte auch ungefähr einen Monat später, als ich wach gewesen bin, nicht mehr leben. Ich habe den Pastor kommen lassen und habe gesagt, bitte stell die Maschinen ab, ich will nicht mehr. Weil du auch so Schmerzen hattest? Ja, natürlich, klar. Man hat wahnsinnige Schmerzen. Und man liegt komplett stillgelegt im Bett, man kann sich nicht bewegen? Gar nichts. Du kannst nichts essen, du kannst nichts trinken. Ich habe dazu noch ein hohes Fieber gehabt und dann hast du Tag und Nacht einen Ventilator neben dir stehen, der bläst auf die Haut, du liegst ja nackt da. Mhm. Es ist Wahnsinn. Also da war die Psyche völlig durch. Und die Psyche war völlig. Ja gut, wenn du selber da liegst, empfindest du das nicht so. Na gut, aber offensichtlich schon, wenn du gesagt hast, du wolltest nicht mehr leben. Nee, in dem Moment wollte ich nicht mehr leben. Mhm. Und der Pastor hat dann gesagt, nee, der hat mir wieder Mut gemacht und das wird alles. Weil ich sollte, abends haben meine Nieren nicht mehr funktioniert, beide. Mhm. Und dann haben die Ärzte gesagt, also wenn die heute über Nacht nicht funktionieren, dann müssen wir morgen an die Dialyse. Und einmal Dialyse ist immer Dialyse. Und die Nieren haben sich dann über Nacht wieder gefangen. Wie lange warst du noch im Krankenhaus? Ein knappes Jahr in dem Krankenhaus. Hab 34 Operationen dann da gehabt. Ist das Wahnsinn. Duisburg. und konnte auch nicht mehr laufen, war im Rollstuhl gewesen. Die Ärzte haben gesagt, ich könnte nie wieder laufen, weil meine Nerven in den Beinen durchtrennt waren. Jetzt greife ich mal ein bisschen voraus, weil es mich sehr interessiert jetzt. Kannst du heute wieder laufen und normal leben? Ich kann wieder laufen, ich kann super wieder laufen, weil eine Krankenschwester zu der Zeit gesagt hat, wir probieren es trotzdem. Es wäre vielleicht ein Wunder, dass die Nerven sich wieder genau treffen. Und dieses Wunder ist eingetreten? Dieses Wunder ist eingetreten. So wie das Wunder, das du überlebt hast? Ja. Hat man hier diesen Mann gefunden? Ja, natürlich, klar. Ein OP-Pfleger aus Sylt. Aber ein OP-Pfleger aus Sylt, aus dem Krankenhaus in Sylt? Ja, richtig. Der hat den beobachte ich jetzt noch, in Hamburg ist er jetzt. Ich habe niemals etwas von ihm gehört. Er hat sich niemals nach mir... Das ist ja unglaublich. Er hat es ja nicht bewusst. Nein, um Gottes Willen, niemals bewusst. Ja, das aber war eine Fahrlässigkeit. Er ist auch verurteilt worden. Ach so, das gab... Zu 6.000 D-Mark damals natürlich Geldbuße wegen fahrlässiger Körperverletzung. Und er war nie dich besuchen? Hat sich nie entschuldigt? Besuchen sollte er mich ja gar nicht. Nur mal vielleicht anrufen und mal sich erkundigen. Oder mal einen Brief schreiben oder irgendwas machen. Ja, irgendwas. Gar nichts, nie was gehört? Nein, leider nicht. Das ist aber eine schwache Leistung. Ja. Ich wollte dann damals auch eine Therapie haben, habe ich nie bekommen. Ich wollte einen Schwerbehindertenausweis haben, den habe ich niemals bekommen, wurde abgelehnt das erste Mal. Konntest du denn dann hinterher nach der langen, langen, langen Zeit der Genesung, ein Jahr Krankenhaus und wahrscheinlich dann noch lange zu Hause, bis du einigermaßen auf die Beine kamst, konntest du... Danach kommt noch mal ein halbes Jahr in einem anderen Krankenhaus in Köln. Ach so, ach das auch noch. Das ja, haut nochmal Schönheitsoperation oder Transplantation. Verstehe. Konntest du je wieder richtig arbeiten? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe es trotzdem. Also ich war damals, als es passiert ist, war ich in der Bäckerlehre gewesen, Bäcker und Konditor. Mhm. Das konnte ich natürlich nicht mehr. Mhm. Ich habe dann eine Werbeagentur 20 Jahre geleitet. Mhm. Das war okay gewesen. Aber jetzt kommen natürlich die Spätfolgen, auch mit der Psyche und mit allem. Jetzt kommt das alles raus. Aber das ganze Cortison, ist meine Hüfte kaputt gegangen. Ja. Aber die Haut, die ist so wahrscheinlich sehr vernarbt, aber die ist in Ordnung. Ganz toll geworden durch diesen Professor, den ich hatte, den Professor Olivari aus Wesseling. Mhm, ja. Bist du jemals wieder in den Karneval gegangen? Ja, natürlich, klar. Ja, so sind die Köln. Wenn ich ein Karnevalslied höre, kriege ich Gänsehaut. Ich höre das ganze Jahr über Karnevalslieder, immer. Ich kann gar nicht ohne. Manch einer hätte jetzt gesagt, nie wieder Karneval, ich kann es nicht mehr hören und das ist verbunden mit so viel Unglück für mich, aber da... Ja, gut, das würden andere auch sagen, wenn sie das Feuer sehen oder so. Mhm. Ich habe überhaupt kein Problem mit Feuer, im Gegenteil. Also da kann man aber auch in der Tat sagen, dass diese Nacht unfassbar dein Leben verändert hat. Ja. Unfassbar. Ja. Du hast ein komplett anderes Leben gelebt und musst es leben seitdem. Ja. Wäre das nicht passiert, wäre dein Weg wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Ja, natürlich, ganz anders, klar. Obwohl, ich war zweimal glücklich verheiratet gewesen, auch ganz toll. Ich habe einen Sohn, der ist 24, auch ganz toll. Also hat sich das Leben nochmal gut gefügt. Ja, und du hast Psyche, wie gesagt, jetzt kommt alles so hoch und vielleicht kann mich dein Team nachher nochmal kurz beraten. Sehr gerne, Franz. Wollte ich gerade vorschlagen. Wir rufen dich auch natürlich gerne nochmal zurück und vielleicht haben wir noch die eine oder andere Idee für dich. Das wäre ganz toll. Danke für den Anruf und dir alles Gute. Wir melden uns gleich. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne, tschüss. Ciao. Danke dir, tschö. 0800 220 50 50. Diese Nacht vergesse ich nie. Thomas 52. Guten Morgen, Thomas. Ja, hallo. Welche Nacht ist es bei dir gewesen und was ist da passiert? Es ist ein wenig mehr als 2 Jahre her. Es ist im Juni 2011 gewesen. Ja. Ich habe meinen Lebensgefährten beim Sterben begleitet. Mhm. Wir sind eine Woche lang zu zweit in einem Einzelzimmer gewesen im Krankenhaus. Mhm. Ich habe ihn versorgt mit allem, was er haben musste. Ich habe ihn gewaschen, ich habe ihn gefüttert, ich habe ihm die Nägel gemacht. Ich habe ihm, ja, wir haben uns geliebt. Welche Erkrankung hatte er? Er hatte ein Adenokarzinom, also Lungenkrebs. Mhm. Und es wurde wie bei vielen, glaube ich, auch viel zu spät entdeckt. Mhm. Dann habt ihr zusammen in einem Zimmer im Krankenhaus die Zeit verbracht. Das war ein Krankenhaus, kein Hospiz. Es ist ein Krankenhaus gewesen und ich hatte eine Woche vor seinem Tod eine telefonische Mitteilung erhalten, dass es keine therapeutische Möglichkeit mehr gäbe. Mhm. Es gäbe allerdings eine Möglichkeit, man nennt es terminale Sedierung. Mhm. Es gäbe eine Möglichkeit, den Patienten mit einer permanenten Dosis Morphin quasi in Narkose zu erleichtern. Das Sterben zu erleichtern. Das Sterben zu erleichtern, indem der Patient einfach keine Schmerzen verspürt, keine Angst mehr verspürt. Die Angst ist das Schlimmste gewesen. Er hatte Angst zu ersticken. Mhm. Ich habe dieser Methode zugestimmt, weil ich nicht wollte, ich wollte einfach nicht, dass er qualvoll schmerzhaft erstickt. Also kann man sagen, dass er an den Folgen, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, an den Folgen eines Schmerz- und Beruhigungs- oder Schmerzmittels dann gestorben ist, an der hohen Dosierung. Richtig. Mhm. Ist das vorgeschlagen worden von einem Arzt? Es wurde vorgeschlagen von einem Arzt, der mir das auch so empfohlen hat. Mittlerweile weiß ich auch, dass es eine legale Methode ist in Deutschland und ich muss auch gleich sagen, ich würde es sofort wieder so tun, mhm. denn es war für ihn einfach die beste und die schönste Art zu gehen. Mhm. Das ist natürlich ein schwieriges Feld. Wo beginnt die aktive Sterbehilfe und richtig. Wo befinden wir uns noch im Bereich der indirekten Sterbehilfe? Die indirekte Sterbehilfe ist erlaubt in Deutschland, die aktive Sterbehilfe ist nicht erlaubt. Mhm. Also war das für den Arzt auch eine Gratwanderung, das so gegangen zu sein mit euch beiden und das vorgeschlagen zu haben. War das auch im Sinne deines Freundes? Habt ihr mal vorher darüber gesprochen? Wir haben nie darüber gesprochen, was ihn anbelangt hat. Er ist immer der Meinung gewesen, bei solchen Fällen ist es doch besser, wenn die Menschen gehen können, statt dass sie zwanghaft medikamentös oder sonst irgendwie am Leben erhalten werden. Mhm. Bei uns selbst kam das eigentlich nie zu Gespräch und er ich glaube, es ist auch normal, dass man Hoffnung hat bis zuletzt in so einem Moment. Ich sag nochmal zur Klarstellung. Natürlich darf kein Arzt ein solches Mittel verabreichen mit dem Ziel, dass der Mensch stirbt. Richtig. Das darf ein Arzt nicht. Kreide ich auch niemandem an. Ja, ich sag's nur mal so zur rechtlichen Klarstellung. Richtig. Ja. Es wird häufiger angewendet. Und ich glaube, es ist auch gut, dass es diese Möglichkeit mittlerweile doch gibt hier bei uns. Denn wenn ich mir eben diese Nacht, und das ist sehr häufig, wenn ich mir diese Nacht im Juni 2011 noch so, wenn ich diese Nacht noch so vor mir sehe, dann ist es für uns wirklich die beste und auch die schönste Lösung gewesen. Wie lief das denn genau ab? Hast du mit dem Arzt besprochen, jetzt bekommt er dieses Mittel? Man rief mich eine Woche bevor er starb an und hat mir eben mitgeteilt, er würde bei der aktuellen Behandlung qualvoll und schmerzvoll ersticken. Mhm. Also es hieß ja, er sei austherapiert, so heißt das ja neudeutsch. Mhm. Oder es gäbe eben diese Möglichkeit, mit dieser terminalen Sedierung den Patienten also ruhig zu stellen. Mhm. Und dafür habe ich mich dann ziemlich spontan entschlossen, habe allerdings auch sofort darum gebeten, dabei sein zu können. Mhm. Er ist dann quasi in dieser Sedierung oder aus dieser Sedierung ist er nicht mehr aufgewacht? Zwischendrin immer wieder mal wach geworden und ist nicht mehr so ganz bei Sinnen gewesen, konnte die Uhr nicht mehr richtig ablesen, hat von ganz, ganz viel früher erzählt. Mhm. Ich habe ihn versucht, immer wieder zu beschwichtigen, zu beruhigen. Ich habe ihn auch belogen. Wenn er meinte, er muss jetzt aufstehen, zur Arbeit zu gehen, habe ich gemeint, es ist heute Sonntag, wir haben Zeit, wir können weiterschlafen, leg dich wieder hin. Und dann war das auch gut. Und wir hatten auch ständig Körperkontakt. Wir haben also Händchen gehalten bis zum letzten Atemzug und Pflegepersonal. Es ist grandios gewesen. Es gibt nichts zu bemängeln. Wie hast du dann die letzten Minuten erlebt, die letzten Lebensminuten? Mir fiel auf, dass plötzlich das Röcheln, das Luftschnappen wegblieb. Er hat ganz tief und ganz fest geatmet, hat mich mit der Hand gedrückt. Ich spüre es heute noch. Zwei, drei Minuten. Mhm. Und dann war es vorbei. Mhm. Es kam kein Atemzug mehr. Mhm. Es kam kein Röcheln mehr. Das klingt dann ja, dass er dann friedlich eingeschlafen ist. Sehr friedlich. Mhm. Ich habe dann Maria Callas aufgelegt, die hat er am liebsten gehört, habe Kerzen angezündet, habe ihn gestreichelt, habe gesprochen mit ihm. Das ist ja dann ein existenzieller Moment, dieser Moment. Hast du sofort begriffen, jetzt ist er gegangen? Ja und nein. Das Problem in dieser Nacht ist auch gewesen, wenn man sowas eine Woche vorher mitgeteilt bekommt und von Seiten des Arztes kriegt man zu hören, es kann so 3, 4, vielleicht 5 Tage dauern. Das Problem ist, dass man in dem Moment anfängt, rückwärts zu rechnen. Es ist dann, der erste von 5 Tagen ist um, dann ist der zweite von 5. Also man weiß genau, was auf einen zukommen mag und man sieht seinen Liebsten liegen und möchte helfen und kann aber nicht helfen. Man weiß ganz genau, dass die Hilfe, die man ihm gibt, die beste ist, die es gibt in diesem Zustand. Aber realisieren, wenn es denn, also als es vorbei war, man steht eigentlich genauso überrascht da und guckt und glaubt es nicht, als wäre es ein spontaner Tod gewesen. Es ist ganz schwierig. Wie lange wart ihr zusammen? 25 Jahre und einen Monat. Das ist eine lange Zeit. Das war eine lange und eine gute Zeit, ja. Und die letzte Woche war eigentlich auch eine der schönsten. Das ist sonderbar, ne? Das höre ich oft von Leuten, die das erzählen. Gerade eigentlich in der schwersten Zeit erlebt man vielleicht die schönsten Dinge miteinander. Ja. Wie kommt es, dass ihr nie über so etwas so offen gesprochen habt, wie man in der allerletzten Phase sich dann behandeln lassen möchte? Wie kommt das? Er war ein Leben lang kerngesund und es geht ja immer weiter. Man denkt ja nur an die guten Seiten des Lebens. Die letzten 10 Monate, die er krank gewesen ist, es war ein ständiges Auf und Ab und man denkt, es wird auch wieder besser werden und er wusste doch um die Aussichtslosigkeit seiner Lage schon, oder? Ich glaube nicht. Ach, und das hat er auch nicht gefragt? Nein, oder? Er hat, wenn es darum ging, hat er immer mich vorgeschickt. Ich war viel bei den Ärzten unterwegs. Und wollte gar nichts von dir dann hören? Er wollte gar nichts wissen davon, nee. Gut, da muss man das auch respektieren. Ja. Thomas, was hast du jetzt, etwas sehr, sehr Drastisches erlebt. Was ziehst du daraus für dein Leben und vielleicht für dein Ende? Ich sitze oft hier und denke mir, wer wird sich denn mal um mich kümmern, wenn ich alt und krank bin, wenn ich vielleicht nicht mehr so kann, wie ich möchte, wer bringt mich ins Krankenhaus, wer kümmert sich um mich, wer wäscht mich, wer diese ganz banalen Dinge. Ansonsten glaube ich, dass ich eine andere Sichtweise aufs Leben bekommen habe. Ich habe auch beruflich sehr viel mit Menschen zu tun und kriege oft mit, wie belanglos Menschen miteinander umgehen können. Und das tut mir in schlechten Momenten nicht sonderlich gut und denke mir, die Menschen sind oft viel zu oberflächlich mit ihrem eigenen Leben. Das Sonderbare ist, dass die Menschen oftmals erst dem Tod begegnen müssen, um das Leben, wirklich zu sehen und wertzuschätzen. Richtig, so ist es. Ja. Thomas, auch an dich ein Dankeschön, dass du uns deine Geschichte, die auch eine sehr intime Geschichte ist, dass du uns das erzählt hast. Sehr gerne. Und wünsche dir von Herzen alles Gute. Vielen Dank. Gerne, auf Wiederhören, Thomas. Tschüss. Wir haben 1.38 Uhr und es geht weiter mit Brigitte. Und Brigitte ist 72. Guten Morgen, Brigitte. Ja, guten Morgen, Domian. Brigitte. Ja, und zwar ist meine Geschichte vor 2 Jahren passiert. Ich hatte einen Bekannten und da war ich ein paar Mal in der Wohnung zum Kaffee trinken oder wir sind auch mal abends essen gegangen. Mhm. Und diesen Abend, oben wohnte sein Schwiegersohn. Seine Tochter hatte er verloren, die ist gestorben. Mhm. Und mit diesem Schwiegersohn konnte er absolut nicht. Und zu mir hat er manchmal gesagt, ich bringe den Menschen nochmal um. Und das habe ich gar nicht so. Und da habe ich immer gesagt, sowas darf man gar nicht aussprechen. Ja, jedenfalls habe ich das noch nicht so gemerkt, dass der nervlich irgendwie angekratzt war. Mhm. Und diesen Abend sitzen wir da im Wohnzimmer und da ruft er, ich weiß nicht wie viele Leute, die er kannte, ruft er an. Und da sagt er zu mir, du kannst deine Leute auch anrufen. Hm. Da sage ich, da lege ich gar keinen Wert drauf, jetzt so spät dann noch anzurufen. Na, zumal wart ihr beide zusammen, da ruft man ja nicht andere an. Nein. Ja. Und da dachte ich, eigenartig ist das. Hm. Und er hatte mir schon mal eine Geschichte erzählt, er hatte eine Bekannte auch kennengelernt. Scheinbar hatte er mit der auch irgendwas vorgehabt und die hätte dann bitterlich geweint und scheinbar ist die noch aus dem Haus. Das wird vielleicht am Tag, ich weiß es nicht. Sag mal, dann hat der in deiner Anwesenheit irgendwelche Leute angerufen? Und, ja, und was hat er denn, Bekannte und Verwandte. Was hat er denen denn gesagt? Der hat gesagt, ach guten Abend, wie geht's denn euch? Und wir sitzen hier im Wohnzimmer. Und alles so ein Blabla. Und da denke ich immer, was ist das bloß? Und gegenüber wohnt sein Bruder. Den hatte er allerdings nicht angerufen. Ja, inzwischen hatte er vorweg aber schon die Türen alle abgeschlossen. Ja. Und du saßt in der Wohnung? Ich saß in der Wohnung. Aber eine Tür, das wusste ich nicht, das war die Terrassentür, die hatte er vergessen. Jedenfalls, irgendwann stand er auf und der war groß und kräftig. Und nahm mich und schubste mich in eine Ecke, wo ich überhaupt nicht mehr raus konnte. Aber durch diese ganze Angst und Not habe ich doch Kraft gehabt und bin vor ihm weggelaufen und er natürlich hinterher. Und ich habe vor lauter Angst geschrien und bin auf das Grundstück seines Bruders. Da hatte ich gedacht, ach so, der durch, hört. Durch die Terrassentür durch? Ja, die hattest, das hattest du ja gesehen, dass die offen war. Ja, gesehen nicht. Also ich habe es versucht und es glückte ja. Jedenfalls der Bruder hat das nicht gehört und da weiß ich nicht. Jedenfalls der Schwiegersohn oben, der hat das gehört. Mhm. Und das war meine Rettung. Der ist dann gekommen und hat ihn erstmal ein paar ins Gesicht geschlagen. Und in der Zeit hatte er wohl auch noch der hat ein Handy gehabt, die Polizei geholt, da kam auch die Polizei. Und er ging dann, mein Bekannter ging dann vorweg in den Weg rein, wo dieser Tümpel, Wassertümpel war für die Feuerwehr. Und da ist er reingegangen. Also er hatte, ich habe noch gesagt, Moment, da war ein Wassertümpel für die, für die Feuerwehr. An dem Haus irgendwo. In der Straße, in da der Straße. Um die Ecke. Ah ja, wie? Und den einen Schuh hatte er verloren, da habe ich zur Polizei gesagt, gehen Sie bitte hinterher, der geht da. Och, dann lassen Sie mal gehen. Ja, und keiner, und ich ging ja erstmal, kam ins Krankenhaus. Wie, die Polizei sagt, auch den lassen Sie mal gehen? Ja, obwohl der, ja. Und wo ist der dann hingegangen? Zu dem Tümpel? Zu dem Tümpel und hat sich ertrunken. Ach, und die Polizei war paar Meter weiter? Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, unglaublich. Jedenfalls. Und der wollte dich umbringen? Der wollte mich umbringen. Und sich dann auch? Ja, scheinbar, scheinbar auch. Ist das gruselig? Ja. Wie lange kanntest du den denn? So ein Dreivierteljahr. Also noch gar nicht lange, da kann man Menschen nicht gut einschätzen. Nee, kann man nicht. Ja, jedenfalls ist das erstmal den nächsten Tag habe ich da zu dem Schwiegersohn angerufen, dem habe ich die Telefonnummer geben lassen und da sagt er, die Türen stehen immer noch offen. Sagt er, der schließt doch sonst immer die Türen ab. Ja, ich sag, du liebe Zeit, da stimmt doch was nicht. Dann geht mal und sucht ihr ihn, nicht? Ja, jedenfalls haben die dann wohl auch die Polizei gerufen und den Bruder gerufen und haben gesucht und gesucht und bis sie ihn denn da hinten gefunden haben. Aber Brigitte, was ich wirklich nicht verstehe, der Mann will dich, greift dich an. Ja. Der Schwiegersohn sieht das, holt die Polizei. Genau deshalb holt er die Polizei. Und die Polizei kümmert sich nicht um diesen Täter? Das verstehe ich bis heute noch nicht. Also den hätte man doch auch vor den Tod noch bewahren können. Ja, oder haben die dir vielleicht gar nicht richtig geglaubt? Ja, ich weiß es bis heute nicht. Das vermute ich fast, sonst müssen die sich mit dem Täter beschäftigen. Die können doch nicht sagen, ja, ach, lassen Sie den mal da laufen. Lassen Sie den mal, der kommt schon wieder. Ich sag, nee. Ja, der lief ja nur noch mit einem Schuh da, also der war von Sinnen wirklich wohl. Und du warst dann in der Nacht noch im Krankenhaus? Ja, ich war im Krankenhaus. Aber du hattest nichts? Ja, ich hatte Verletzungen, ja, durch das Hinschuh. Ja, ja, und ich habe bis heute noch so ein Trauma, also dass ich kann so schlecht schlafen, nur ein paar Stunden, echt. Jetzt habe ich die nächste Version gehabt. Ich kenne jemand von unserem Önhausen und den haben wir immer manchmal besucht. Und ich kenne die Hauswirt, der wohnt nebenan im Flur. Da sind drei Wohnungen. Also ich verstehe auch das nicht, dass die das nicht gemerkt haben. Jedenfalls gehe ich immer schwimmen, einmal in der Woche und denke, ach, geh doch mal da vorbei. Da liegt dieser Mann schon 3 Tage tot in der Wohnung. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Das ist wieder eine andere Geschichte. Also ich komme aus solchen Sachen überhaupt nicht mehr raus. Also diese andere, die erste, die wirklich dich direkt betreffend, die ist schon sehr schlimm. Ja, die ist schlimm. Ja. Und vor allen Dingen, du hast ja unter massiver Todesangst gelitten. Ja, ich hab so eine Kraft gehabt, ich weiß nicht, Kraft laufen. Er war auch fix. Und um ein Auto bin ich immer rumgelaufen. Und da waren nur noch ein paar Hände zwischen, dann hätte er mich gehabt. Also wenn der Schwiegersohn nicht und gewesen wäre. Und das Dreivierteljahr vorher, wie war der so zu dir? Ja, also nett und dann auch mal wieder sehr über anderen geschimpft. Also die tauchten alle nichts. Und das hatte mich immer so zu denken gegeben. Denn denke ich, der ist ja ganz... Also schon ein komischer Typ. Ja, ganz komischer Typ. Wie hast du den überhaupt kennengelernt? Bei einem Café. Ach so. Ja, also ich komme da überhaupt nicht drüber. Also da habe ich Albträume. Du warst auch nie beim Psychologen oder Psychiater? Nein. So, da werden wir dich jetzt auch nochmal anrufen, in der Hoffnung, dass wir dir da noch ein paar ganz gute Ratschläge geben. Das machen wir gerne, Brigitte. Ja. Auf dass dir nie wieder sowas passiert. Nee, hoffentlich nicht. Nein, ich bin auch sicher, so das wäre eine seltsame Wiederholung. Das ist eine einmalige Sache vielleicht, wollen wir hoffen. Ja, so, nicht? Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, danke, ja. Alles Gute, tschüss. Also, danke, tschüss. Und hier ist Charlotta. Charlotte. Hallo, guten Abend, Dorian. Ja, Charlotta, 59, hallo. Ja, hallo. Du musst den Hörer aber irgendwie stillhalten, es blubbert so. Ich mach gar nicht. Nee. Ganz sprichst du mit der Freisprechanlage? Warte mal, ich mach das unbedingt mal aus. Ja, da stimmt nämlich irgendwas nicht, ich höre es schon. So, wollen wir es jetzt mal versuchen? Ist es jetzt besser? Das wollen wir mal hoffen. Wenn du ganz normal mit dem Hörer sprichst, ist das gut. Ich bin ganz lieb und halte den Hörer auch ganz still. So. So wollen wir dich haben, Charlotta. Erstmal möchte ich dir sagen, großes Kompliment. Ich bin ein totaler Fan von dir schon seit ewigen Jahren. Vielen, vielen Dank. Und fast hätten wir ein Abo miteinander. Wir haben schon so oft miteinander telefoniert zu verschiedenen Themen, aber das will ich jetzt nicht ansprechen. Ja, es geht darum, dass so alt wie ich bin, trage ich immer noch mein Schicksal mit mir. Mein Vater hat versucht, als ich 15 Jahre alt war, mich zu ersäufen. Der Vater hat versucht, dich zu ersaufen? Ja. Muss ich sagen, erstmal vorab, seitdem ich deine Sendung immer mehr verfolge, kommt immer mehr hoch, weil genau, was du mal gesagt hast in allen Sendungen, vieles wurde ja früher totgeschwiegen. Man hat nicht drüber geredet, es war einfach, es war nicht dran. Man hat sich anders verhalten, es wurde immer mehr so unterdeckelt. Ne? Was ist denn genau damals passiert? Also, ich war sehr jung, ich war ein, glaube ich, ganz hübsches Teenager-Mädel von 15 Jahren. Und meine Eltern hatten die Möglichkeit, mit mir schon damals nach Italien zu fahren. Das war ja damals wirklich ganz toll. Ja. Mit Zelt und Pipapo. Meine Eltern saßen vorne, vorne meine ich damit, das klingt blöd, aber vorne war für uns vorne. Das war so in der Restauration, wo ja, die Campingleute saßen, da wurde gefeiert, da wurde gesoffen. Und wenn mein Vater stinkbesoffen war, reagierte er immer über. Ich bin als Kind unabhängig davon sehr eigentlich nur geschlagen worden. Okay, das lassen wir mal beiseite. Du bist Einzelkind? Ja. Ja. So, was ist dann da in Italien ganz passiert? Dominant. Es war so, dass die Musik spielte, vorne war eine kleine Disco. Wir waren junge Leute und sagten, ach, wir gehen da mal hin und gucken. Ich ging da hin und ging zu meinem Vater und sagte, darf ich bitte da auch mit hingehen? Ja, natürlich, ganz offensiv, gar kein Problem, kannst mal gucken gehen, ist überhaupt nicht schlimm. Ja, ich stand am Zaun und stand, guckte nur zu, wie die anderen tanzten. Mehr war nicht. Also Hip-Hop gab es damals nicht, aber ja. Irgendwas. Hip-Hop gab es noch nicht. Irgendwann stand ich da am Zaun und erblickte im Hintergrund meinen Vater. Der berühmte grüne Trainingsanzug, er kam auf mich zu, beschimpfte mich gleich ohne Worte. War besoffen? Ja, klar. Vollstumpf. Also richtig. Du Flittchen, hat er zu dir gesagt. Du Flittchen, was machst du hier? Ich sage, ich mach doch gar nichts, weil vorher war es Gott sei Dank so, für mich Gott sei Dank, dass ein kleiner junger Italiener seine Hand reichte und wollte mich auf die Tanzfläche holen. Das wagte ich gar nicht. Weil so, ich hatte ja vorher zugesichert, ich bleib nur am Zaun. So. Mein Vater nahm mich, katapultierte mich in irgendeiner Art und Weise. Ich verlor meine Flipflops in Richtung Meer, das war ganz nah beieinander. Es war abend, es war dunkel. Ja, es war Nacht, tiefe Nacht. Ich ertränkte dich wie eine Katze. Sagt er zu dir? Ein Flittchen, ja. Nahm mich zum Meer hin, also an den Haaren, ist wirklich nicht gelogen. Das hat keiner gesehen. Zog mich ins Meer rein, hat mich mehrmals untergeduckert. Ich ertränke dich wie eine Katze. Ja, ich ertränke dich wie eine Katze, du bist ein Flittchen und du taufst nichts und so. Hast du denn geschrien auf dem Weg zum Meer? Domian, ich weiß es nicht mehr. Ja, wahrscheinlich war es so laut und Musik war. Habe ich irgendwie was gemacht und ich habe bestimmt irgendwie um Hilfe geschrien. So, mein großes Glück. Ich kenne den Menschen nicht. Ich hätte mich noch 100 Mal heute bedankt, so alt wie ich bin. Es war ein Polizist mit einem abgerichteten Hund. Das war mein großes Glück. Und der kam dann in dieser späten Stunde kam der da vorbei? Die gingen am Strand vor, die hatten einen Strandspaziergang gemacht mit der ganzen Familie. Und der hat den Hund losgelassen auf meinen Vater, hat nur gesagt, fass. Das weiß ich noch. Dieses Wort fass höre ich noch heute. Ja, auf Deutsch also, hat er das gesagt? Und fass. Ja, das war ein Deutscher. Das war ein Deutscher? Ganz nette Deutsche. Ja. Und woher wusstest du, dass das ein Polizist war? Du, das weiß ich erst hinterher. Ach so, okay. Das wusste ich damals nicht. Ich habe nur gehört, dass eine Clique, also eine Gruppe von Menschen kam und das war meine Rettung. Und das war deine Rettung. Da müssen wir helfen, das geht so nicht. Ich hörte nur Gelaber, Krababa. Ich kann mir jetzt nicht mehr sagen, wie es genau war. Dann und der Zugang auf. Dann hat der Hund deinen Vater wirklich gebissen? Dann kam dieser Hund, stellte ihn nur, hat nichts gemacht, hat ihn nur gestellt. Die so Polizeihunde abgerichtet sind, Stellen nennt man das. Ich habe das später erst erfahren. Auf jeden Fall ließ deshalb dann dein Vater auch von dir ab. Ja. So. Und dann hat diese Gruppe von Menschen, haben natürlich geschimpft, untereinander gesprochen. Ich weiß heute nur noch Bruchteile von wegen, das geht doch gar nicht und sind sie nicht ganz dicht. Und haben die das denn kapiert, was da gerade abging? Ja. Gott sei Dank. Das war mein Glück, das war meine Lebensrettung, Jan. Also denen war die Ernsthaftigkeit der Situation wirklich klar. Ja, ich wäre tot. Der hat mich so lange untergeduckert, ganz ehrlich, kein Spruch. In welchem Zustand warst du denn, als du dann wieder Strand hochkam? Und nach Luft schnappen konnte und irgendwie wieder mich einigermaßen gefangen hatte, haben die mich in die Arme genommen und haben mich zu meiner Mutter gebracht, die auch sehr schwach war. Mein Vater war, das muss ich dazu sagen, sehr gewalttätig. Auch gegenüber der Mutter. Mich geschlagen. Das kenne ich mein Leben lang. So ist meine Kindheit verlaufen. Wie hat denn dein Vater sich dann da gegenüber den Leuten verhalten? Weißt du das noch? Nein. Ich weiß nur, dass mein Vater total eingeschüchtert war. Sofort wie ein Feigling, also wirklich sofort das Umfeld verlassen hat. Also ich habe ihn nicht mehr gesehen. man sagt so wirklich, er war auf einmal nicht mehr da. Ich erinnere nur, dass ich in den Armen eines fremden Mannes lag und einer Frau, die mich getröstet haben, die gesagt haben, alles gut, alles gut, alles gut. Und ganz ehrlich, den Rest weiß ich nicht mehr. Hast du es deiner Mutter erzählt? Er wollte mich umbringen. Meine Mutter wusste alles. Meine Mutter war so schwach mein Leben lang. Die hat sich dann aber auch nicht getrennt von ihm. Nein, niemals. Ich bin, also ich könnte mit dir, entschuldige, dass ich das sage, ich könnte mit dir ein Abo machen. Lebt dein Vater noch? Ist. Nein, mein Vater ist 1980 verstorben. Wie war dein Verhältnis danach zu deinem Bruder, zu deinem Vater? Das Verhältnis ist unheimlich ambivalent. Auf der einen Seite habe ich ganz Tolles mit meinem Vater erlebt. Mein Vater war irgendwo ganz lieb, konnte er sein. Ein ganz toller Vater. Das ist das Ambivalente. Der konnte ganz viel mit mir machen. Ich bin Einzelkind. Hat ganz viel mit mir gemacht. Gut, aber du hast gerade gesagt, dass er auch sehr gewalttätig zu dir war. Ja, die ganze Kindheit, weißt du, was ich glaube? Das war so eine, kennst du so eine, den Ausdruck Überliebe? So, der konnte auch nicht loslassen. Ich durfte nicht zur Tanzstunde, ich durfte gar nichts. Er hat mir aufgelauert, wenn ich zum Sport ging, als ich 14, 15 war. Ist denn nach diesem Vorfall noch mal was Schlimmes passiert? Ja, ganz schlimme Sachen. Ganz schlimme Sachen. Wie war es für dich, als er... Wie war es für dich, als er dann gestorben ist? Schwierig, ambivalent eben, wirklich ambivalent, weil auf der einen Seite war er ganz toll, hat mir ganz viel beigebracht, war ein toller Mensch mit Aktionen, mit Beibringen, mit, es ist wirklich schwierig, so alt wie ich bin jetzt 59. Ist die Ambivalenz geblieben? Ja, ja, bis heute kann ich ihn, kennst du das, ich weiß nicht, ich sag's einfach so, ich kann ihn nicht einordnen. Mhm. Ich möchte ihn immer so in eine, also ich habe ihn geliebt und ich habe ihn gehasst. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Schalter, ich danke dir, auch dir, dass du uns aus deinem Leben erzählt hast. Auch eine sehr schlimme Geschichte, die, wo du auch einen Schutzengel hattest, nämlich dieser deutsche Polizist mit dem Hund. Du, diesen Schutzengel hatte ich so den oft. Den hast du wirklich da. Ich danke vielmals und wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Charlotta. Danke dir. Tschüss. Ciao. Und hier ist Deria24. Guten Morgen. Hallo? Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Deria. Ich habe eine bisschen gruselige Geschichte für dich. Da bin ich gespannt. Also, das ist jetzt ein bisschen länger her. Ich glaube, ich war 14, 15. Mhm. Da lag ich abends im Bett, wollte schlafen und habe dann Schritte gehört. So, ja, kann ja mal vorkommen, so ein Mehrfamilienhaus. Mhm. Habe dann mehr hingelauscht und habe dann gemerkt, dass die Schritte in meinem Zimmer sind. Ja. In deinem Zimmer. Genau. Und es war stockdunkel. Es war stockdunkel, ja. Es war ja schon Nacht. Und da? Und dann... habe ich hingelauscht und habe gemerkt, dass die Schritte von meinem Bett Richtung Tür gehen und wieder zurück, also ganz langsam. Und dann war es nochmal so, ist nochmal Richtung Tür gegangen, die Schritte, und dann wieder zurück Richtung Bett. Und da war erstmal Ruhe. Also da habe ich nichts mehr gehört und auch nichts mehr gespürt. Hast du die Augen aufgemacht? Ja, ich hatte die Augen auf. War es denn wie dunkel? Im Zimmer ist es ja meistens nicht ganz stockdunkel. So. Ach, das weiß ich wirklich nicht mehr. Also du konntest auf jeden Fall nichts erkennen? Nein, also dunkel war es, aber ob so ein bisschen Mondbeleuchtung oder so war, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Auf jeden Fall war es dann erstmal ruhig. Und dann habe ich nur gemerkt, dass meine Bettdecke, ja, das ging runter, wie so ein, als würde sich da jemand hinsetzen. Ich hatte so einen richtigen Gesäßabdruck auf meiner Bettdecke. Ja, und dann war... Du weißt, dass wir jetzt alle gleich schlafen gehen wollen und du machst uns ganz schön Angst. Erzähl ich weiter. Ich habe selber Angst, ich habe Licht an. Auf jeden Fall, dann war erstmal ein bisschen Ruhe. Ich hatte Angst, ich hätte schreien können, ich konnte nicht, ich war wie gelähmt. Warum hast du kein Licht angemacht? Ich konnte mich gar nicht bewegen, ich war wie versteinert. Okay, kann ich verstehen. Ja, und dann... ich weiß nicht, wie lange das angehalten hat. Für mich war es eine halbe Ewigkeit, aber ich schätze mal so vielleicht eine Minute oder so. Mhm. Und ja, dann ist das etwas aufgestanden. Da ging die Bettdecke auch so ein bisschen höher, wie wenn der Druck weggeht, mhm. als wie wenn da jemand saß. Mhm. Und dann gingen die Schritte wieder Richtung Tür und dann war gut. Und dann war es auch vorbei. Und das ist nie aufgeklärt worden, was das war? Nein, nein. Das Schlimmste ist, ich habe das erste Mal, wo ich es erzählt habe, habe ich das einer Freundin erzählt, wir waren draußen unterwegs. Mhm. Und nach, als ich fertig war, hat es dann plötzlich irgendwo geknallt, ganz laut. Und beim zweiten Mal, da saß ich im Bus, habe das meinen Geschwistern erzählt. Und wo ich fertig war mit dem Erzählen, hat es wieder geknallt. Aber das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden. Jetzt warte ich, dass es hier auch irgendwo knallt. Nein, nein, das ist die letzte Mal nicht mehr passiert. Das war wirklich nur dreimal. Das Schlimmste war beim dritten Mal, da haben wir SingStar gespielt. Mhm. Und da war eine Freundin bei mir, die hat übernachtet. Da haben wir auf Pause gedrückt. Ich habe es erzählt. Und ich war fertig zu erzählen. Auf einmal ging das SingStar an mit voller Lautstärke, volle Pulle. Und wir haben nur geschrien und das war gruselig. Deria, du machst uns ja Mut für die Nacht, aber wir versuchen doch trotzdem tapfer durch die Nacht zu kommen. Vielen Dank für deinen Anruf und deine Geschichte. Ja, tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht Benjamin Vlies. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht ohne Grusel. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.